schlafen, wenn ich warten, wenn der Tag ohne dich ein verlorener Tag ist. Ohne dich ist mein Leben kalt und ohne jeglichen Halt falle ich in die Tiefe in Liebe und sterbe bald. Du bist der Schmetterling, der mich trägt durch die dunkle Nacht, der mein Herz versteht und mein Feuer mit seinem Funkeln facht. Du bist der Engel, der mich begleitet und immer für mich da ist. Durch dich verschwindet an schlimmen Tagen die finstere Panik. Lass mich nicht im Regen stehen, egal wie verrückt ich bin. Das Einzige, was ich will, ist, dass wir glücklich sind. Du kannst mir vertrauen, ich werde nie den Fehler begehen, die Regeln zu missachten und letztendlich sehen zu quälen. Mit dir wird es eiskalt in den Krieg ziehen, Rücken an Rücken, durch die Schlacht wie in einem GM-Team. Du bist mein Ein und alles, das ist kein Scherz, wie Oliver Pocher. Ich will für dich mindestens genauso wie für meinen Sohn. Share! Lass mich nicht gehen, denn ich bin viel zu verliebt. Kannst du es nicht sehen? Das hier ist Real und kein Spiel. Ich will nur dich allein und meinen Namen sehen. Nur dich allein. Lass mich nicht gehen, denn ich bin viel zu verliebt. Kannst du es nicht sehen? Das hier ist Real und kein Spiel. Ich will nur dich allein und meinen Namen sehen. Nur dich allein. Die Suche raubt mein Verstand. Vertrau deiner fremden Hand. Ich will bloß, dass du schaffst, mich zu lieben. Ein Leben lang zusammenziehen an einem Strand. Muss alle Strecke reißen, Wiesen sehen, durch Krisen gehen. Bis der ganze Shit vorbei ist, will ich Liebe noch fänden dran. Werd Verständnis haben für deine Fehler und gibt's Probleme, werd ich mein Engel fragen. Hab nie gedacht, dass es dich gibt und dass ich dich finde. Das Wasser verschwindet im Auge und der ist im Kippen. Die Last unfassbar, sie wird von meinem Rücken geholt. Ich krass wie eine Winde und baut mir eine Brücke zum Mond. Auf dem Weg dorthin pflück ich dir alle Sterne und hol mir ein Stück deiner Wärme, um mich nie mehr vom Glück zu entfernen. Mein Herz blutet, bitte sei mein Pflaster, mein Verbandskasten, meine Droge, meine Medizin, wenn ich mal Angst habe. Sei mein Fullmetal-Jacket gegen Schüsse aus der Erde. Und sorg bitte dafür, dass ich küsse, wenn ich sterbe, Baby. Lass mich nicht gehen, denn ich bin viel zu verliebt. Kannst du es nicht sehen, das ist real und kein Spiel. Ich will nur dich allein und meinen Namen sehen. Nur dich allein. Lass mich nicht gehen, denn ich bin viel zu verliebt. Kannst du es nicht sehen, das ist real und kein Spiel. Ich will nur dich allein und meinen Namen sehen. Nur dich allein.